Geld. Reicht es mich zum Weiterhängen? Und ich weiß überhaupt nicht mehr. Nicht einmal ein Ich liebe Au! Mädchen, deine Beine sind so lang, deine Augen sind rot und dein tierisch geiler Hang und dein schöner